helfen. Oh, empfang, weißt du, empfang. Mach dein Herz weit. Der Heilige Geist schüttet aus. Es sind Ströme, Ströme des Lebens, Ströme der Liebe aus der Ewigkeit. Heilige Ströme, heilige Ströme, Ströme der Wahrheit, Ströme der Klarheit, Ströme, die die Lüge vernichten, Ströme, die Klarheit bringen, Klarheit, Klarheit. Streck dich aus, empfang alle Gedanken, alle Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi. Streck dich aus, du brauchst nichts zu tun. Die Liebe ist da. Die Liebe ist da. Die Liebe ist da. Und sie will dir gut tun. Die Liebe ist da. Dieser Strom des Himmels, der dich durchflutet. Er durchflutet dich. Er durchflutet dich. Oh, lass ihn nochmal preisen und loben. Und selber zu vollbringen. Wir beten unseren Herrn an und er tut, was ihm gefällt. Er ist heilig. Er ist mächtig. Nichts und niemand kann ihm widerstehen. Er ist der einzige Gott. Er ist dein Gott. Und er ist hier heute Morgen. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da. Jesus ist da. Jesus ist da. Der Heilige Geist ist da. Alles ist da. Alles ist da, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr. Du brauchst nicht mehr. Alles, was du brauchst, ist dein Gott, ist dein Herr. Ihn anzubeten, ihn loszupreisen. Und er gießt sich aus. Er gießt sich aus. Erfüll dich aus, es gibt keinen Mangel mehr bei ihm. Erfüll dich aus mit seiner Liebe. Er will dir seine Liebe ganz neu zeigen. Er sagt dir, wenn du mich angenommen hast, wenn ich der Herr deines Lebens bin, ich hab dir vergeben. Ich hab dir vergeben. Ich hab dir vergeben. Oh, ich hab dir vergeben. Und ich sehe gerade Engel, die im Raum sind und die zu Einzelnen hingehen, wo Dinge nicht in Ordnung waren, wo Schuld da war, Schuldbewusstsein oder Verdammnis. Und sie nehmen dir das weg jetzt. Die Engel dienen dir. sie heilen dich. Sie heilen dich von Verdammnis. Und es sind Ströme da, Ströme lebendigen Wassers, heilige Ströme, mächtige Ströme. Es ist der Herr, der sich ausgießt, der sich selbst ausgießt, der sich immer mehr auf dieser Erde, hier in diesem Gottesdienst manifestiert. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Lass alles los. Jede Verletzung, die vielleicht noch da ist. Der Herr will heilen heute. Verletzungen, die schon lange zurückliegen. Wunden, die noch nicht geschlossen sind. Der Herr will deine Seele heilen. Er will sie heil machen. Er will sie ganz machen. Und er gießt seine Ströme der Heilung aus. Seine Ströme der Heilung. Es ist ein mächtiger Strom. Weißt du, es ist nicht nur so ein kleiner, mickriger Strom. Es ist ein Strom, der alles wegnimmt. Und du kannst es im Glauben empfangen. Heute ist Heilung für deine Seele da. Heilung von alten Verletzungen, von alten Wunden. Der Herr möchte nicht, dass du diese Dinge weiter mit dir herumschleppst, dass diese Dinge dich weiter quälen. Ergreif es. Stell dich einfach hinein. Stell dich einfach hinein in diesen Strom. Stell dich einfach hinein. Dieser Strom ist da. Dieser Strom ist da. Er geht vom Kreuz aus. Er geht in die ganze Gemeinde, in den ganzen Saal. Stell dich hinein. Stell dich hinein. Stell dich hinein. Und wirf alles ab und lass alles los. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo deine Seele heil wird und gesund wird. Du brauchst nichts zu tun, als einfach diesen Strom zu empfangen. Diesen Strom, dich im Glauben hineinzustellen. Der Strom ist da. Heilung ist da. Fließt. Oh, oh, oh, dein Strom fließt direkt vom Thron. Oh, dein Strom fließt und er heilt und er befreit. Er macht alles neu, alles neu. Oh, er heilt. Vor Gott auf den Altar gelegt haben. Das freut unseren Herrn. wenn wir ihm unser Leben immer wieder neu auf seinen Altar legen und immer wieder sagen, Herr, nimm du mein Leben hin. Ich gehöre dir. Ich vertraue dir. Mach du mit mir, was du willst. Es soll sein wie im Himmel, so auf Erden. Oh ja. Magst du das mit mir machen? Magst du mir nachsprechen? Herr, ich lege mein Leben auf deinen Altar. Gebrauche du mich so, wie du möchtest. Ich gehöre dir. Mach durch mich, dass dein Wille geschieht. Für mein Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich brauche mich nicht zu sorgen, Herr. Denn wenn ich mich dir hingegeben habe, dann kommt dein Leben durch mich hervor. Meine Berufung kommt durch mich hervor. Ich danke dir, Herr, dass dir mein Leben gehört, dass ich mich nicht zu fürchten brauche, dass ich mich deiner Liebe völlig ausliefern kann. Amen, Amen und Amen und Amen. So, und jetzt kommt unser wunderbarer Pastor Georg und gibt uns das Wort vom Himmel. Halleluja. Preist den Herrn. Geht's euch gut heute Morgen? Schön, schön, schön, schön, euch zu sehen. Halleluja. Nehmt die Plätze ein. Wir wollen gleich starten. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf, lass uns noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Okay? Lass uns sagen, Vater, sprich zu mir. Verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja, ihr Lieben. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Weißt du, er will dein Leben verändern. Amen. Halleluja. Wie von euch können Lebensveränderung gebrauchen? Halleluja. Ihr Lieben, hatte ursprünglich geplant gehabt, ich hatte das in meiner letzten Predigt vor 2 Wochen schon angekündigt, dass ich weiter predige über die Seligpreisungen, ja, das Manifest von Jesus über ein glückliches und erfülltes Leben, dass ich weiter predige über die Seligpreisungen und war schon darauf eingestellt, dass ich heute da weiter predige an diesem Thema, aber Gott hat etwas dazwischen gebracht. Amen. Wie von euch wissen, dass der Heilige Geist spontan ist? Also der Heilige Geist ist nicht ein eingefahrener Geist, der irgendwie in irgendwelchen traditionellen Wegen geht, sondern der Heilige Geist ist ein Geist der Überraschungen. Amen. Er ist ein Geist des Plötzlich. Weißt du, an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, da heißt es nicht, und wie sie es alle erwartet hatten, am Tag von Pfingsten, sie hatten es im Kalender schon eingeschrieben, es war bereits eingetragen, da kam der Heilige Geist auf sie. Steht nicht in der Bibel, Amen. Sondern was steht in der Bibel? Und plötzlich, sag mal plötzlich. Und plötzlich geschah vom Himmel ein Brausen. Plötzlich heißt unerwartet. Nicht damit gerechnet. Gott interveniert in souveräner Art und Weise. Amen. Und ihr Lieben, Gott ist in dieser Woche wirklich in souveräner Art und Weise in meinem Leben interveniert. Ich war von Sonntagabend bis Mittwochabend war ich für 3 Tage alleine weg und habe nur gebetet und gefastet. Gott hatte mir das schon lange aufs Herz gelegt, diese Zeit. Und jetzt war endlich die Gelegenheit und ich bin direkt am Sonntag losgefahren und am Mittwochabend wiedergekommen. 3 Tage nur mit Gott alleine, Gebet und Fasten. Und ich sag dir, Gott ist gekommen. Amen. Halleluja. Wie von euch haben schon gemerkt, dass es in der Bibel öfters mal um den 3. Tag geht? Was ist am 3. Tag passiert? Am 3. Tag ist Jesus auferstanden. Okay. Ja, verschiedene Dinge sind, die Zahl 3 ist in der Bibel sowieso wichtig, dreieiniger Gott und so weiter. Am 3. Tag ist Jesus auferstanden und so weiter. Es gibt einfach diese Zahl 3 ist einfach in der Bibel von großer Bedeutung. Aber ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Auf jeden Fall am 3. Tag, ich war beten und fasten und hab einfach Gemeinschaft mit Gott gehabt und am 3. Tag ist Gott wirklich so mächtig gekommen. Und weißt du, ich spreche nicht davon irgendwie, dass du irgendwie, weißt du, ich hab viele Berührungen Gottes in meinem Leben erlebt, ja, und ich habe einige von euch haben von einigen dieser Begegnungen gehört, und mit jeder dieser Begegnungen von Gott kam etwas in mein Leben, weißt du? Und du weißt du, wenn so eine Begegnung passiert, dann weißt du, dass es souverän Gott und da ist eine Zuteilung drin. Und meistens war es so, wenn ich diese Begegnung mit Gott hatte, dann wusste ich hinterher, wow, da ist eine neue Zuteilung von Gott, da ist eine neue Zuteilung von Kraft, eine neue Zuteilung von Wirksamkeit auf meinem Leben. Aber diese Woche war es anders. Es war nicht einfach nur eine Zuteilung von Kraft. Und wisst ihr, wir haben auch schon viele Wunder erlebt, oder? Wie von euch sind schon eine Weile bei Glory Life dabei und haben schon ein paar Wunder erlebt. Also wir haben schon so viele Wunder erlebt. Aber weißt du, das, was ich letzte Woche erlebt habe, da in dieser Zeit mit Gott, das war mehr als ein Wunder. Das war mehr als einfach eine Zuteilung von Kraft, sondern als Gott mich berührt hat und ich von dieser Berührung so mich langsam wieder so ein bisschen ins Leben zurückbegeben habe, da wusste ich, ich bin verändert. Amen. Ich bin verändert. Weißt du, es gibt Berührungen von Gott, da bist du berührt. Es gibt Berührungen von Gott, da bist du geheilt. Es gibt Berührungen von Gott, da hast du ein Wunder empfangen. Es gibt Berührungen von Gott, da hast du eine Kraft empfangen. Es gibt Berührung von Gott, da hast du eine Zuteilung zum Werk des Dienstes empfangen. Aber als ich letzte Woche, als Gott mich berührt hat, wusste ich hinterher, ich habe nicht eine Berührung von Gott empfangen wie viele zuvor, sondern ich bin verändert. Weil Gott in seiner Liebe, weil Gottes Vaterliebe in mein Leben hineingekommen ist in einer Dimension und Art und Weise, wie ich es nie zuvor in meinem Leben erlebt habe. Du magst es nicht glauben, aber es ist so. Amen. Und ich versuche dir es ein bisschen rüberzubringen, was passiert ist. Es ist aber schwierig. Es ist wirklich schwierig. Herr, gib mir Gnade. Ja, also es ist wirklich schwierig. Aber es war interessant. Es war auch ein bisschen witzig, weil der Heilige Geist sagte zu mir an einem bestimmten Punkt. Am 3. Tag sagte der Heilige Geist zu mir: Nimm eine Decke und zieh sie über deinen Kopf und knie dich auf den Teppich. Ich weiß immer noch nicht genau, warum er das so wollte. Aber das Interessante ist, ich hab das gemacht, was er gesagt hat, und ich habe diese Decke über meinen Kopf gezogen, habe mich auf den Teppich gekniet, und in dem Moment ging das los, dass die Liebe des Vaters durch mich durchgegangen ist und mich durchspült hat, und ich habe sofort begonnen zu weinen, und ich sagte, ich habe 2-3 Stunden, ich weiß gar nicht, wie lang es war, ich habe nicht aufgehört zu weinen, weil die Liebe, weißt du, es war auch ein Weinen vor Glück, es war ein Weinen, es war alles dabei, es war Heilung drin, es war Dinge in meiner Seele wurden berührt, Orte in meiner Seele wurden berührt, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und Gottes Liebe ist einfach in mich reingegangen. Und weißt du, ich bin wieder aufgestanden nach 2 oder 3 Stunden, ich weiß es nicht mehr. Und ich wusste, ich bin komplett verändert. Aber ich wusste auch, etwas hat erst gerade begonnen. Und das Interessante ist, seit letzten Mittwoch, wann immer ich eine Decke nehme und mich auf den Teppich knie, geht's wieder los. Halleluja. Es ist so. Weiß ich habe mir dann überlegt, was hat es mit dieser Decke auf sich? Aber zum Beispiel heißt es in Psalm 91, das kam mir dann, da heißt es ja, mit seinen Schwingen deckt er dich, ja. Und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Vielleicht hat es damit was zu tun. Oder ich wurde erinnert an Mose, wo es heißt in 2. Mose 33, glaube ich, Vers 11 oder so ist es, wo es heißt, dass Gott Mose in die Felsspalte hineinstellte, um ihm begegnen zu können und an ihm vorübergehen zu können, weil er sagte, hey, du kannst nicht mein Angesicht sehen, also muss ich dich bedecken. Ja, ich weiß es nicht, ob es damit zu tun hat, aber eins weiß ich, ich habe diese Decke über meinen Kopf gezogen und es ging los und der Vater hat mich berührt und weißt du, es gibt Dinge, da hast du vielleicht noch das Empfinden, da denkst du, ja, das passiert in dir, irgendwas passiert in dir, da bewegt sich was in dir, aber weißt du, das war nicht nur in mir, sondern der Vater kam wirklich souverän von außen. Also er kam, ich wusste, da die Person des Vaters kommt von außen und berührt mich. Das war ohne mein Zutun, ohne irgendwas. Weißt du, manchmal sagen Leute, ja, du steigerst dich rein vielleicht in irgendein Erlebnis oder in irgendein Gefühl oder sowas. Also es war nichts von dem. Es war einfach, ich habe einfach die Decke mir über den Kopf gezogen, ich habe kapituliert und er kam, verstehst du? Und seither kommt er. Seither kommt er. Oh, oh, oh. Huch. Und ich glaube, er kommt heute Morgen, auch ohne Decke. Halleluja. Also, das Tiefste, wonach unser Herz sich sehnt, ist die Offenbarung des Vaters. Warum kam Jesus in diese Welt? Was war der Auftrag von Jesus, als er hier in diese Welt kam? Worum ging es diese ganzen 3 Jahre? Als Jesus über diese Erde ging. Also Jesus sagt es am Ende seines Dienstes, worum es ging. Jesus sagt es in Johannes 17. Er macht offenbar, was war seine Mission? Was war seine Mission? Ja, Johannes 17, Vers 1, da heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den Vater, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dann sagt er weiter, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, den Vater. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und weißt du, wenn die Bibel vom Namen spricht, dann spricht sie immer vom Wesen. Der Name ist das Wesen. In der Bibel ist immer der Name das Wesen. Deswegen, als Abrahams Wesen verändert wurde, wurde sein Name verändert. Als das Wesen von Saulus verändert wurde, wurde sein Name verändert. In der Bibel ist immer der Name das Wesen. Mit anderen Worten, du kannst auch sagen, ich habe dein Wesen, Vater, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Mit anderen Worten, was war der Auftrag von Jesus hier auf dieser Erde? Der Auftrag von Jesus war, das Wesen des Vaters offenbar zu machen. Den Menschen das Wesen des Vaters zu zeigen. Den Menschen, mit anderen Worten, was ist das Wesen des Vaters? Die Liebe des Vaters zu zeigen. Die Liebe Gottes zu zeigen. Das war sein Auftrag. Also sein Auftrag war nicht in erster Linie, die Kranken zu heilen oder Wunder zu tun. Das war nur Mittel zum Zweck. Das waren Hinweise. Das waren Demonstrationen der Liebe des Vaters. Das waren Hinweise darauf, was sein eigentlicher Auftrag war, nämlich den Menschen zu zeigen, wie sehr der Vater sie liebt. Den Menschen die Liebe des Vaters zu offenbaren, das Wesen des Vaters zu offenbaren. Halleluja. Und ich sage dir, wenn du, weißt du, Jesus hat vielen Menschen gedient und er hat dadurch das Wesen des Vaters offenbart. Aber es gab viele, die wurden geheilt, andere, die wurden befreit, aber sie sind trotzdem nicht Jesus nachgefolgt. Das kannst du sehen in der Bibel. An einer Stelle waren sogar relativ wenig, die ihm noch nachgefolgt sind, als er ihnen einige Sachen sagte, die sie nicht hören wollten, wie zum Beispiel, ess mein Fleisch, trink mein Blut und so. Das mochten sie nicht so gern. Und dann haben sie gesagt, wir sind doch keine Kannibalen. Und dann haben sie ihn verlassen. Weißt du, viele wurden berührt, aber sie waren nicht in der ersten Gemeinde in Jerusalem dabei. Sie waren nicht an Pfingsten dabei. Du kannst davon ausgehen, dass Jesus mehr als 120 geheilt hatte, oder? Amen. Vielmehr. Große Volksmengen folgten ihm, heißt es, und er heilte sie alle. Große Mengen von Menschen wurden vom Vater berührt durch den Dienst von Jesus, aber nur wenige wurden transformiert durch den Dienst von Jesus. Aber was das eigentliche Ziel von Jesus war, das eigentliche Herz von Jesus, der eigentliche Auftrag von Jesus war nicht einfach nur Menschen zu heilen, denn das machen andere auch, das können Ärzte oder andere, wie auch immer, klar, natürlich immer nur begrenzt und keiner kann so wie Jesus, das ist klar. Aber weißt du, sein Ziel war nicht, die Kranken zu heilen oder die Gebundenen nur einfach freizusetzen, damit sie ein besseres Leben haben, sondern das Ziel von Jesus war, die Liebe des Vaters zu offenbaren und unser Leben dadurch zu transformieren. Amen. Und ich sag dir, aus eigener Erfahrung, ganz frisch, die Liebe des Vaters transformiert dich. Amen. Sie transformiert dich. Und weißt du, der Vater will seine Liebe ausgießen. Amen. Der Vater will dir mit seiner Liebe begegnen. Und diese Liebe wird dich nicht als denselben zurücklassen. Es geht nicht. Also, es gibt Berührungen am äußeren Menschen. Du kannst äußerlich berührt werden. Aber dann gibt es, weißt du, diesen Punkt, wo der Vater wirklich deine Seele übernimmt und wo der Vater beginnt, mit seiner Liebe durch deine Seele zu strömen und die Punkte zu berühren. Weißt du, wir haben es am Donnerstag schon erlebt, da hat sich dieser Strom bereits ergossen, weißt du, und ich war so, wirklich so bewegt, auch wie tief, also wir waren ja gar keine Riesengruppe hier, aber weißt du, wie viele Zeugnisse auch im Nachhinein noch gekommen sind, was der Vater getan hat und wie tief das ging. Ja, die erste Person, die berührt wurde, so richtig stark, hat erzählt, was sie gesehen hat. Sie hat eine Vision gehabt und sie ist noch gar nicht lange in der Glory Life Schule, erst seit ein paar Wochen. Und der Vater hat sie berührt einfach mit seiner Liebe und hat ihr gezeigt, dass sie zu ihm gehört und dass sie zu Jesus gehört, dass sie dabei ist, dass sie hat sich gesehen, direkt am Thron, direkt zwischen Jesus und dem Vater. Und sie hat nur geweint, über längere Zeit nur geweint. Warum? Weil die Liebe des Vaters sie berührt hat und ihr gezeigt hat, wo sie zu Hause ist. Amen. Weißt du, und du bist nicht mehr der Gleiche nach so einer Begegnung. Amen. Jemand anders, ich weiß noch, am Donnerstag, jemand anders hat Gott getröstet, einfach ganz tief getröstet. Das heißt in Jesaja 40,1, tröstet mein Volk. Weißt du, in seiner Liebe, da sind vielleicht Punkte in deiner Seele, von denen die du vielleicht lange vergraben hast, aber Punkte in deiner Seele, wo du verletzt worden bist, wo Dinge vielleicht in dir sich verschlossen haben, wo Enttäuschung war, wo Frustration war, wo Härte war in der Vergangenheit. Und weißt du, wo die Liebe des Vaters kommt einfach souverän und berührt dich genau an dem Punkt des tiefsten Schmerzes vielleicht. Weißt du, genau an dem Punkt, wo du vielleicht einsam warst, wo dieses Trauma war, keiner war da, niemand war da, um dir zu dienen oder zu helfen. Aber Jesus zeigt dir, die Liebe des Vaters war da und ist da und berührt dich genau an dem Punkt, wo du es am dringendsten brauchst. Amen. Halleluja. Jeremia 31,3, das war auch ein Vers, den Gott mir gegeben hat. Ich habe es gestern schon im Café der Begegnung bei den Ukrainern weitergegeben, diesen Vers. Jeremia 31, Vers 3, da sagt der Vater, er sagt, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade bewahrt. Also mit ewiger Liebe. Weißt du, mir ist es so bewusst geworden, weißt du, egal du kannst den Zeitstrahl deines Lebens sehen, deines bisherigen Lebens. Und ich meine, in jedem von uns, in jedem Leben von uns gibt's Punkte, weißt du, wo du gute Zeiten hattest, und dann gibt's Punkte, wo du schwierige Zeiten hattest, und dann gibt's Punkte vielleicht auch, wo du traumatische Zeiten hattest und wo du heftige Zeiten hattest. Und weißt du, Gott sagt einfach, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Zu jedem Zeitpunkt war meine Liebe da. Zu jedem Zeitpunkt war meine Liebe für dich da. Vielleicht, aber warst du dir damals nicht bewusst. Vielleicht hast du meine Liebe nicht reingelassen damals, aber sie war da. Und wenn du sie damals nicht reingelassen hast, dann möchte ich dich heute immer noch, auch im Nachhinein, genau an dem Punkt deiner Seele berühren, wo du sie damals nicht reingelassen hast. Warum auch immer, weil du ihn nicht kanntest, weil du ohne Gott gelebt hast, weil du vielleicht ein kleines Kind warst und gar nicht wusstest, wer Gott der Vater ist, und du konntest einfach seine Liebe nicht in deine Seele reinlassen, aber der Vater kommt souverän, weißt du, und berührt dich genau an diesen Punkten und zeigt dir, hey, mit einer ewigen Liebe habe ich dich geliebt. Zu jedem Zeitpunkt deines Lebens war meine Liebe für dich da. Zu jedem Zeitpunkt deines Lebens ist meine Liebe für dich zur Verfügung, weißt du, auch im Nachhinein noch. Also das ist so genial, deswegen ist es die ewige Liebe des Vaters. Also du sagst vielleicht, oh, ich habe so viel Liebe verpasst in meinem Leben, ich kenne die Liebe gar nicht, ich habe keine Liebe erlebt zu Hause, ich habe keine Liebe erlebt von meinen Eltern, ich habe keine Liebe erlebt, wo auch immer, was auch immer du für eine Situation hast, weißt du, Gott sagt dir heute Morgen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade bewahrt. Das heißt mit anderen Worten, seine Gnade ist heute Morgen für dich da, um dich genau an dem Punkt deiner Seele zu berühren, wo du Mangel hattest und wo dieser Mangel noch in dir abgespeichert ist. Amen. Halleluja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Jesus kam, pass auf, Jesus kam, sag mal mit mir, Jesus kam, um die Liebe des Vaters zu offenbaren. Also das war seine Aufgabe. Also als ich aus dieser Zeit kam, so nach 3 Stunden und so erfüllt war mit dieser Liebe des Vaters und einfach alles in mir war der Vater, der Vater, der Vater, da kam mir kurzfristig der Gedanke, oh, ich hoffe, dass Jesus jetzt nicht eifersüchtig ist, weil ich mich nur noch um den Vater kümmere. Aber Jesus hat zu mir gesagt, nein, ich bin nicht eifersüchtig. Im Gegenteil, ich freue mich, weil genau das war mein Auftrag, dass ihr die Liebe des Vaters erkennt. Dafür hat er das Erlösungswerk vollbracht. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, um für uns die Brücke zu machen in die Liebe des Vaters. Und er hat keine größere Freude, als wenn er uns am Herzen des Vaters sieht. Er hat keine größere Freude, als wenn er uns, wenn er sieht, wie wir uns überschütten lassen von der Liebe des Vaters. Er hat keine größere Freude. Amen. Also Johannes 17, 22, das ist immer noch dasselbe Gebet, Johannes 17, am Ende, da sagt es Jesus nochmal so gewaltig, und weißt du, das ist, glaube ich, echt was, das kannst du dein Leben lang nicht in vollem Maße erfassen, aber hier steht sowas Gewaltiges, Johannes 17, 22, der Anfang ist uns sehr bewusst, da heißt es, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, sagt Jesus, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt, und jetzt kommt's, und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also das ist der Hammer, der Vater, er spricht hier vom Vater, ja? Der Vater im Himmel liebt dich genauso, wie er seinen erstgeborenen, einzigartigen Sohn liebt. Und du kannst dir es nicht verdienen und du musst es dir nicht verdienen. Das ist der Hammer. Weißt du? Du sagst vielleicht, ja, wenn ich in der Bibel heißt, ja, ich soll so sein wie Jesus. Wenn ich dann mal so bin wie Jesus, dann liebt er mich auch so wie Jesus. Nein. Es steht hier, dass die Welt erkennen soll, dass er uns geliebt hat, so wie du mich geliebt hast. Er hat uns geliebt. Das heißt, von Anfang an. Du bist das geliebte Kind des Vaters. Genauso wie Jesus. Und die Gemeinschaft, weißt du, und das ist, ich glaube, Gott möchte diesen Strom wirklich in unserem Herzen heute Morgen wirklich öffnen. Diesen Strom, also, wo du beschenkt wirst von dieser Liebe des Vaters wie nie zuvor in deinem Leben. Also wo du erlebst, dass diese Liebe des Vaters tatsächlich real ist und dass sie für dich da ist und dass er dir, weißt du, dass er diese gleiche Liebe für dich hat, wie er für Jesus hat. Das ist keine Theorie. Verstehst du? Es ist nicht nur eine Position, jawohl, in Christus bin ich, wie Jesus ist. Weißt du, es ist schön, dass wir uns dieser Position bewusst sind, aber weißt du, es ist nicht nur eine Position, sondern es ist eine Beziehung. Amen. Es ist eine Beziehung. Die Position ist wichtig, weil das ist die Voraussetzung für die Beziehung. Aber die Beziehung oder die Position ohne die Beziehung ist nur eine Theorie, ist nur ein Bekenntnis, ist nur eine Proklamation, ist nur ein Glaubenssatz. Aber weißt du, worum es Jesus ging, ist, dass wir in die Beziehung zum Vater kommen. In die Beziehung zu deinem himmlischen Vater, der dich genauso liebt, wie er Jesus geliebt hat. Und wie er Jesus immer noch liebt. Ne? Er liebt Jesus deswegen übrigens nicht weniger, nur weil er dich jetzt liebt. Nein, du bist genau wie Jesus der Liebling des Vaters. Sag mal, ich bin der Liebling. Der Liebling des Vaters. Oh, wow. Weißt du, er will uns lieben als Vater in einer so innigen Weise. Weißt du, wie der beste irdische Vater sein Kind liebt. Also ich weiß nicht, wie er dir das zeigt. Aber mir hat er zum Beispiel gezeigt, wie ich im Bett liege und er mir die Decke über den Kopf zieht. Und mir über den Rücken streichelt. Verstehst du? Das macht dein Vater, weil er dich liebt. Sag, oh. Oh, Halleluja. Wie von euch sind bereit, transformiert zu werden heute Morgen? Von der Liebe des Vaters. Halleluja. Und weißt du, ich muss dir noch was sagen, weil ich habe wirklich auf dem Herzen, ich werde heute wirklich jedem von euch dienen, persönlich. Halleluja. Ich weiß, es ist ungewöhnlich für Sonntagmorgen, aber ich kann nicht anders. Weil, weißt du, der Vater hat mich umarmt und ich will jeden von euch umarmen oder jedem von euch dienen. Halleluja. Amen. Aber bevor ich jedem von euch diene und die Hand auflege, möchte ich dir etwas bewusst machen, was mir auch eben bewusst geworden ist in dieser Zeit. Die Liebe des Vaters ist nicht nur ein Brunnen, sondern die Liebe des Vaters ist ein Strom. Amen. Es ist ein Strom. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Erstens, um dir zu beweisen, dass es ein Strom ist, gehen wir kurz in Offenbarung 22 rein, weil da ist von diesem Strom die Rede. Da heißt es, Johannes sieht ganz zum Schluss im allerletzten Kapitel der Bibel, heißt es, er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens. Dieser Strom geht, so heißt es hier, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das heißt mit anderen Worten, aus dem Thron Gottes, das bedeutet aus dem Herzen Gottes, aus dem Zentrum des Herzens Gottes geht ein Strom hervor. Und rat mal, was für ein Strom das ist. Es ist der Strom, der aus dem Herzen Gottes kommt und damit ist es der Strom des Wesens des Vaters und damit ist es der Strom der Liebe. Amen. Und dieser Strom fließt. Also wir müssen realisieren, dass da ein Strom der Liebe ist, der fließt. Also es wurde mir so bewusst, als ich dann diese Begegnung hatte mit der Liebe des Vaters, dann dachte ich zuerst, okay, war's das jetzt? Und dann hat er gesagt, zieh nochmal die Decke drüber. Und dann ging es sofort weiter. Und wann immer, heute Morgen habe ich mir auch schon wieder die Decke drüber gezogen. Jeden Tag seither. Mindestens einmal. Decke drüber. Der Strom fließt. Warum? Warum fließt es? Weil es ein Strom ist. Weißt du, wir haben manchmal eine Vorstellung, wir denken, okay, der Geist Gottes schüttet sich aus und dann macht's bumm und dann haben wir was empfangen und dann gehen wir weiter. Aber weißt du, das ist nicht das, was Gott heute Morgen tun will. Er möchte nicht, dass du denkst, okay, der Pastor legt dir die Hand auf und dann macht's bumm und dann empfängst du was und dann sagst du, oh, schönes gewesen, war wieder gut. Also es gibt so Zeiten, wo man sowas so erlebt. Und wie gesagt, ich habe das auch oft erlebt. Und mir haben viele Leute die Hände aufgelegt und ich habe teilweise starke Berührungen erlebt. Und ich habe unter der Kraft Gottes geshakt und lag am Boden und gerollt und was weiß ich was alles. Aber dann bin ich aufgestanden und dann wusste ich, danke Vater, ich habe was empfangen. Und es war's. Aber weißt du, Gott möchte einen Strom freisetzen. Jesus hat gesagt, Johannes 4, Vers 14, er hat gesagt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, also wirklich von dem Wasser, für das Jesus den Preis bezahlt hat, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dieses Wasser des Stromes des Lebens, dieses Wasser vom Vater, wer von diesem Wasser trinken wird, das heißt, du trinkst einmal davon, was passiert dann? Den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Amen. Mit anderen Worten, was ist eine Quelle? Eine Quelle sprudelt. Die Quelle ist der Anfang des Stromes. Jeder Strom beginnt irgendwo mit einer Quelle. Und weil diese Quelle sprudelt, sprudelt, sprudelt, fließt der Strom, fließt der Strom, fließt der Strom. Amen. Mit anderen Worten, Jesus ist nicht gekommen, um uns in eine, ich sag mal, in eine Ausschüttung einfach nur zu führen, sondern Jesus ist gekommen, um uns in einen Strom zu führen. Ein Strom, der ausgeht vom Thron. Ein Strom, der freigesetzt ist durch den Sohn. Ein Strom der Liebe des Vaters. Amen. Und er will, dass wir in diesen Strom springen. Beziehungsweise, noch besser, er will diesen Strom in uns freisetzen. Also das ist doch auch interessant. Er sagt hier, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Mit anderen Worten, es beginnt damit, dass du vom Strom trinkst und dann, was passiert dann? Dann kommt der Strom in dich hinein. Die Quelle und damit der Strom. Du trinkst und genau das habe ich erlebt diese Woche. Ich habe getrunken von diesem Strom. Gott hat diesen Strom freigesetzt. Ich habe getrunken und plötzlich habe ich festgestellt, oh, jetzt ist eine Quelle in mir. Die immer sprudelt, die immer fließt. Weißt du, ein Strom der Liebe des Vaters, zu der du immer Zugang hast und die immer fließen will und die immer strömen will. Halleluja. Lass mich dir noch ein paar Sachen sagen über diesen Strom. Psalm 46 hat Gott mir dazu gegeben. Psalm 46, Vers 5. Da heißt es, des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnung des Höchsten. Mit anderen Worten, was ist in diesem Strom? In diesem Strom ist Freude. Ja, in diesem Strom ist Heilung. In diesem Strom ist Tröstung. Aber in diesem Strom ist auch Freude. Amen. Die Luther-Übersetzung, die ist so genial hier von Psalm 46, Vers 5. Die klingt ein bisschen witzig, aber ich finde es so schön. Die Luther-Übersetzung heißt hier so, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Da, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Halleluja. Weißt du, in der Liebe des Vaters, oh, Gott hat mir was gezeigt letzte Woche, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich kann dir nur so viel sagen wie, in der Liebe des Vaters ist auch eine spielerische Leichtigkeit. Es ist wie ein Vater mit seinen Kindern. Was macht ein Vater mit seinen Kindern? Er tollt mit seinen Kindern herum, er bubelt mit seinen Kindern, er springt mit seinen Kindern, er schaukelt mit seinen Kindern, was auch immer er macht. Hoppe, hoppe, Reiter mit seinen Kindern. Das ist eine spielerische Leichtigkeit in dem Strom. Deswegen heißt es hier, die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben mit ihrem Brünnlein. Halleluja. Weißt du, Herr. Hoffnung für alle sagt so, Psalm 46,5. Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des Höchsten, den heiligen Ort. Jetzt frage ich dich, wo ist die Wohnung des Höchsten? Wo ist der heilige Ort? Hallo? Wo ist die Wohnung des Höchsten? 1. Korinther 3, Vers 16. Oder wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Halleluja! Das heißt, wo ist die Wohnung des Höchsten? Wo ist die Stadt Gottes? Sie ist in dir. Wo möchte Gott seine Brünnlein, seine Ströme, seine fein lustige Ausgießung freisetzen? Nicht irgendwo hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, sondern in dir. Amen. Halleluja. Er möchte diese Quelle in dich hineinversetzen. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, wird dieses Wasser zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Plötzlich hast du die Quelle. Halleluja. Die Quelle. Man könnte es so sagen, die Quelle vom Thron, Offenbarung 22, die Quelle vom Thron wird im Geist versetzt in den Sohn. Amen. In dich hinein. Das ist die Versetzung der Quelle. Im Himmel fließt sie trotzdem noch, das ist das Geniale. Die Quelle kann an verschiedenen Orten zugleich sein. Deswegen ist es also gut, in deinem Nachbarn kann die gleiche Quelle fließen wie in dir. Amen. Ich preise den Herrn. Wir sind alle Lieblinge Gottes. Amen. Es ist nicht so, weißt du, wir sind alle. Weißt du, das musst du dir auch bewusst machen. Weißt du, das ist mir so bewusst geworden. Hey, du bist im Zentrum der Aufmerksamkeit des himmlischen Vaters. Weißt du, wie von euch haben schon manchmal sich gefragt, oh, sieht der Vater mich überhaupt? Sieht er meine Situation überhaupt? Weiß er überhaupt, wo ich durchgehe? Weiß er überhaupt, was bei mir ist? Er sagte, du hast keine Fragen mehr, wenn der Strom dich berührt. Du weißt, du bist im Zentrum der Liebe des Vaters. Amen. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich, weißt du, da ist Befreiung in dem Strom. Christian hat es letzten Donnerstag mir hinterher gesagt, ja, ich kam so noch von der ganzen Woche, er hatte Grippe gehabt und dann musste trotzdem jeden Tag 10 Stunden arbeiten, weil ein Arbeitskollege auch krank geworden war, 10 Stunden am Computer jeden Tag, kam Donnerstag hierher, um die Stunde zu machen und war echt fertig. Aber er hat gesagt, ich habe ihm zweimal die Hand aufgelegt am Donnerstagabend und er hat hinterher zu mir gesagt, und in einem Moment war ich völlig befreit und es war wie wenn alles abgefallen ist, weißt du. Der Strom verändert alles. Alles in einer Sekunde. Du bist verändert. Halleluja. Wie von euch wollen verändert werden? Halleluja. Noch ein Psalm gebe ich dir. Halleluja. Psalmen sind immer gut. Psalm 36, Vers 8 bis 10. Ist wunderbar. Das ist das Motto des heutigen Tages. Da heißt es, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Das ist vielleicht die Decke. Dann kommt, sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und dieser Quell des Lebens in Jesus und durch Jesus kommt in uns hinein. Und du darfst dich laben am Fett des Hauses Gottes. Mit dem Strom seiner Wonnen will er dich tränken. Die Luther-Übersetzung sagt hier so, sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Weißt du, ein Strom der Wonne, da gibt's keinen Mangel mehr. Ein Strom der Wonne, da gibt's keinen Mangel mehr. Also dann brauchst du nichts anderes mehr. Also ich habe so gemerkt, du hast so wenig Lust noch auf irgendwelche anderen Ablenkungen, wenn du diesen Strom kostest. Du denkst, hey, meine Güte, was hat mir die Welt zu bieten im Vergleich zu diesem Strom? Was hat mir die virtuelle Welt zu bieten? Verstehst du? Im Vergleich zu diesem Strom, der in mir fließt. Also, Handy weg, Decke drüber. Tausendmal besser. Ja. Schaka. Halleluja. Hoffnung für alle. So heißt die Übersetzung, ja, es ist Hoffnung für alle. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie. Neues Leben, ist auch die Übersetzung. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. Neue evangelistische Übersetzung. Sie genießen den Reichtum deines Hauses. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, ich kann nicht mehr lang predigen, weil ich spüre in mir, der Strom will raus, weißt du? Er will dich tränken mit diesem Strom. Er will dich durchspülen mit diesem Strom. Weißt du? Und nicht nur irgendeinem Strom, nicht einfach nur irgendeine Erfrischung, sondern wirklich, es ist der Strom der Liebe des Vaters. Er möchte deine Seele heilen, er möchte deine Seele trösten, er möchte deine Seele erfüllen, er möchte jeden Mangel deiner Seele stillen, er möchte in dir zu einer Quelle werden, von der du beständig trinken kannst, wo du nie wieder Mangel hast, wo du nichts anderes mehr willst, wo du einfach zu dieser Quelle kommst und sagst, oh Herr, lange genug war ich woanders, lange genug war ich irgendwo anders unterwegs. Jetzt muss ich zu dieser Quelle, jetzt tränkst du mich von dieser Quelle. Jetzt kommen diese Wonnen, jetzt kommt dieses Glück, jetzt kommt diese Liebe, jetzt kommt dieser wunderbare Vater. Jesus hat den Weg frei gemacht, Jesus hat den Himmel geöffnet, Jesus hat den Strom versetzt aus dem Himmel, vom Thron in den Sohn. Halleluja, danke Jesus, Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, lasst uns einfach mal zusammen aufstehen. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Und ich, oh, Shababababasandakaradala. Halleluja. Oh. Ich weiß, manche sind schon total heiß drauf, in den Strom zu springen und springen schon rein. Andere sagen vielleicht noch, hey, ich weiß gar nicht so genau, wovon er redet. Oder sind noch unsicher und sagen, naja, okay, weiß auch nicht, ob das für mich ist oder wie auch immer. Ich kann dir nur das wirklich sagen. Ich bin seit 30 Jahren im geistlichen Dienst, aber ich kann dir nur das eine sagen. Ich habe viele Berührungen Gottes erlebt und ich habe viele Wunder Gottes gesehen. Aber ich sage dir, das, wovon ich letzte Woche begonnen habe zu trinken, ich habe erst begonnen zu trinken, das übersteigt alles, was ich bisher gesehen und erlebt habe. Das ist so. Das ist mehr als Wunder. Das ist mehr als Zeichen und Wunder. Das ist mehr als irgendeine andere Berührung. Das ist das Herz Gottes. Das ist die Transformation direkt vom Thron. Halleluja, Halleluja. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist ganz, ganz wichtig, bevor wir da reingehen, vielleicht kann jemand kommen und am Keyboard spielen oben, aber bevor wir da reingehen, ist ganz wichtig, vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, ich kann mir kaum vorstellen, wovon du redest, aber es klingt gut und ich möchte das gerne. Aber du weißt in deinem Herzen, du bist noch nicht wirklich in dieser Beziehung mit Jesus, weil Jesus ist der Schlüssel für die Beziehung zum Vater. Ohne Jesus können wir nicht in diesen Strom springen. Johannes hat gesagt über Jesus in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Also wir nehmen Jesus auf und damit werden wir zu Kindern Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Lieblinge des Vaters, weil Gott hat nur Lieblinge. Er hat nur Lieblinge. Und der Vater möchte dich zu seinem Liebling machen. Aber der Schlüssel ist, dass du durch Jesus kommst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst in deinem Herzen, ja, ich habe noch nie wirklich Jesus bewusst in meinem Leben aufgenommen. Ich habe noch nie wirklich bewusst Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht. Ich habe noch nie wirklich die Erlösung angenommen, die er für mich vollbracht hat. Also dann möchte ich jetzt an dieser Stelle mit dir und für dich beten, bevor wir irgendwie weitergehen. Weil, weißt du, es ist interessant, 2. Korinther 13, Vers 13, da spricht ja Paulus über die Dreieinigkeit. Und er sagt da, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt, die Liebe Gottes ist die Liebe des Vaters, von der wir heute sprechen. Das ist der Strom, in den wir springen wollen. Der Strom der Liebe des Vaters. Aber was kommt vor der Liebe Gottes? Vor der Liebe Gottes kommt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus haben wir Zugang zur Liebe des Vaters. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da hat Gott seine Liebe erwiesen, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das heißt, der ultimative Liebesbeweis des Vaters war das Erlösungswerk von Jesus. Und das Erlösungswerk von Jesus hatte nur ein Ziel, nämlich uns zurück in die Liebe des Vaters zu bringen, zum Herzen des Vaters zu bringen, uns in diese Liebe hineinzubringen. Aber wir müssen dieses Erlösungswerk annehmen. Gnade muss angenommen werden. Gnade wird geschenkt, aber sie muss angenommen werden wie jedes andere Geschenk auch. Und deswegen hat Paulus damit begonnen zu sagen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es beginnt mit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn du sagst in deinem Leben, ja, ich brauche diese Gnade des Herrn Jesus Christus, ich brauche ihn in meinem Leben, ich möchte heute Morgen wirklich mit ihm in die Liebe des Vaters hineingehen. Ich möchte heute Morgen sein Erlösungswerk annehmen. Ich möchte seine Gnade annehmen. Vielleicht hast du mal in der Vergangenheit irgendwann mal ein Gebet gesprochen und irgendwo mal dein Leben Jesus gegeben. Vielleicht bist du auch christlich aufgewachsen. Aber weißt du, es geht nicht um irgendeine Tradition, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht darum, dass Jesus Christus dein persönlicher Herr ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich, wenn ich heute sterben würde, dass Jesus Christus zum Vater im Himmel sagen würde und sagen könnte, ja, der oder die gehört zu mir. Und du hast nicht diese Gewissheit, dass du zu Jesus gehörst, ja, dass er dich kennt und dass du ihn kennst, dann bevor wir irgendwas anderes tun, möchte ich einfach mit dir und für dich beten und ich möchte dich einfach bitten, da wo du bist, gerade jetzt, egal wo du bist, streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, mit wem ich und für wen ich beten soll. Einfach ganz kurz, streck deine Hand aus, da wo du bist, auch wenn du über Livestream zuschaust, du kannst deine Hand ausstrecken als Zeichen, ich sehe zwar deine Hand nicht, aber Gott sieht deine Hand und du machst es fest und Gott sieht deine Hand hier, danke für die Hand da drüben, halt sie einfach ausgestreckt, halt einfach die Hand ausgestreckt, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt festmachen. Ich möchte dieses neue Leben in Jesus empfangen. Ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser empfangen. Also ohne ihn kannst du nicht zum Vater kommen. Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, zuallererst muss die Beziehung zu ihm klar sein, die Beziehung zu Jesus. Und wenn du hier bis heute Morgen du sagst, ja, ich bin mir nicht sicher, ob meine Beziehung zu Jesus klar ist, ob da alles in Ordnung ist, ob da alles bereinigt ist, ob ich ihn angenommen habe, ob ich die Vergebung meiner Sünden empfangen habe. Ich bin mir da noch nicht sicher. Dann ist jetzt dieses Gebet für dich. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das, ja, danke für deine Hand. Ist noch jemand da? Halt deine Hand einfach ausgestreckt da hinten. Halt deine Hand einfach ausgestreckt. Ist noch jemand da auch, ja, super. Ist noch jemand da? Halt einfach deine Hand ausgestreckt, weil Jesus ruft dich heute Morgen. Ja, du kannst gern nach vorne kommen. Genau, ihr könnt nach vorne kommen einfach auch. Der Erste kommt schon nach vorne, weil ich möchte einmal für euch persönlich beten. Einfach, jeder, der seine Hand gehoben hat, kommt einfach ganz schnell nach vorne. Ich möchte einfach mit euch und für euch persönlich beten und wir wollen das festmachen. Einfach, wenn du sagst, jawohl, ich möchte Jesus Christus gerade jetzt in meinem Leben annehmen. Ich möchte ihn zum Herrn meines Lebens machen. Dann komm einfach nach vorne. Wenn die Person vielleicht ein bisschen Angst hat, nach vorne zu kommen und du stehst neben ihr, dann einfach helf ihr einfach nach vorne zu kommen. Geh mit ihr mit nach vorne. Aber jeder, der seine Hand jetzt gehoben hat, komm kommen, da waren noch mehr, die ihre Hand gehoben haben. Kommt einfach jetzt nach vorne, ich möchte jetzt für euch beten. Komm einfach nach vorne, wenn du das möchtest, komm einfach hier nach vorne. Genau, Halleluja. Komm einfach nach vorne, wenn du sagst, jawohl, das ist für mich, ich möchte dieses Gebet jetzt beten, dann einfach komm nach vorne, weil wir wollen das jetzt festmachen. Wir wollen das jetzt festmachen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was ist mit den anderen? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich warte noch eine halbe Minute, aber dann beten wir. Halleluja. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das festmachen, weißt du, die Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also du darfst keine Angst haben vor Menschen, weißt du? Angst haben, Jesus zu bekennen, Angst haben zu sagen, okay, ja, Herr, ich bin ein Sünder und ich brauche dich, ich brauche deine Erlösung. Weißt du, das ist der befreiendste Moment deines Lebens. Halleluja. Also, komm nach vorne, wenn dich das betrifft. Komm nach vorne und mach es fest, gerade jetzt. Wir wollen jetzt zusammen beten. Und auch ihr über Livestream, betet einfach dieses Gebet laut mit. Jeder einfach, der hier vorne ist oder der einfach weiß, ja, das ist für mich, auch über Livestream, betet es einfach mir laut nach und sagt, Vater, in dem Namen Jesus, bete ich heute dieses Gebet um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen, um mich in die Beziehung zum Vater zurückzuführen, um mir ein neues Leben zu geben. Heute Morgen hier empfange ich dich, Jesus, als meinen persönlichen Herrn. Als meinen persönlichen Erlöser. Danke, dass du mein Leben neu machst und dass du mich zum Vater bringst. Heiliger Geist, komm und erfülle mich jetzt. Erfülle mich mit deiner Kraft. Erfülle mich mit deinem neuen Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt lege ich euch die Hände auf. Wie gesagt, wenn du noch nicht nach vorne gekommen bist, dann kannst du jetzt noch schnell nach vorne kommen. Halleluja. Weil sonst kann ich dir die Hand nicht auflegen. Aber ich lege dir jetzt die Hand auf. Danke, danke Jesus, dass du ihn jetzt zum Vater nimmst. Und dass du dem Vater gerade jetzt zeigst und sagst, dieser junge Mann gehört zu mir. Er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Ich habe ihn angenommen. Er ist angekommen. Und jetzt bringe ich ihn dir, Vater. Danke, Vater, dass du dein Werk tust, jetzt in diesem Leben. Danke, Vater, dass du dein Werk. Danke, Vater, für dein Werk. Danke für dein Werk, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Puh, tut ihm eine Decke drüber legen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Auch du über Livestream. Wenn du gerade jetzt einfach Jesus aufgenommen hast, ich segne dich mit diesem neuen Leben. Ich segne dich mit ihm als deinem Herrn und deinem Erlöser. Ich segne dich mit seiner Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit diesem neuen Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jesus nimmt dich zum Vater und er sagt dir, der gehört zu mir. Der gehört zu mir. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ist jeder, der hier im Raum ist und jeder, der über Livestream zuschaut, sicher, dass Jesus gerade jetzt dem Vater sagt und sagen kann, der gehört zu mir. Wenn nicht, dann komm noch ganz schnell nach vorne. Ui. Halleluja. Oh. Danke. Halleluja. Gut, wenn du sicher bist, dann können wir. können wir jetzt weiter zum Vater gehen. Halleluja. Halleluja. Ihr betet noch für ihn, wenn er wieder zu sich kommt. Halleluja. Aber bevor wir jetzt, wir machen es heute einfach alles ein bisschen anders. Das Lobpreisteam kann schon mal nach oben kommen. Wir machen heute alles ein bisschen anders, weil ich möchte wirklich, ich glaube, dass Gott wirklich in unserer Mitte einen Strom heute Morgen schon begonnen hat freizusetzen. Und er möchte fließen wirklich in das Leben von jedem Einzelnen, wenn du das möchtest. Aber bevor ich jedem die Hand auflege, weil dann werden wir am Ende, wir machen einfach Open End, ja, wollen wir vorher alles andere tun, was wir noch tun wollen. Das heißt mit anderen Worten, wollen wir jetzt an der Stelle eine Sammlung einnehmen. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, in den Strom zu säen, in den Strom, der fließt, in den Strom der Liebe des Vaters. Und Gott nimmt dein Saatkorn, der Vater nimmt dein Saatkorn und es geht in diesem Strom mit und es bringt Frucht in diesem Strom und es multipliziert sich in diesem Strom. Also frag den Heiligen Geist jetzt an der Stelle, was soll ich säen in den Strom? Und dann tust du das, was er dir zeigt. Wir geben hier vor Ort die Eimer durch. Du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, um es dann zu überweisen in den nächsten Tagen. Oder du kannst ihn bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Ja, du hast die Möglichkeit zu überweisen. Du hast die Möglichkeit, per PayPal zu geben oder per Kreditkarte. Tu einfach das, was dir der Heilige Geist gerade jetzt zeigt. Und hier vor Ort, wie gesagt, wir geben die Eimer durch, wenn ihr soweit seid mit den Verpflichtungserklärungen. Und solange wir die Eimer durchgeben und die Sammlung einnehmen, möchte ich schon die Jessica bitten. Wo ist die Jessica, die heute die Ansagen weitergibt? Ich brauche die Jessica für die Ansagen. Okay, ah, sie hat mich gehört. Okay, sie ist noch oben. Okay, aber dann kommt sie gleich. Ja. Weil wir machen jetzt an der Stelle die Ansagen. Während wir die Sammlung einnehmen, machen wir die Ansagen. Und dann können wir nämlich hinterher die Tücher noch segnen und dann geht's los, okay? Dann Halleluja. Preis den Herrn, dann schauen wir, was passiert. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Da kommt sie, ja. Ja, genau, die Tücher könnt ihr auch schon nach vorne bringen. Tücher und Kleidungsstücke. Und jetzt dürft ihr die Sammlung durchgeben. Und jetzt lasse ich die Jessica so lang hier die Ansagen machen. Hi, die Ansagen für heute. Das Erste und das Wichtigste zuerst, wir bitten alle Eltern, ihre lieben Kids oben vom Kinderdienst wieder abzuholen. Und zwar geht ihr so mit der Aufsichtspflicht nämlich wahr. Vielen Dank dafür. Fürs leibliche Wohl wird es bei uns ja auch gesorgt. Wir haben unser Café, die Türen stehen für euch offen. Wir haben Brezeln, süße Stückle, diverse Heißgetränke für euch. Bitte beachtet, um 15 Uhr werden die Kaffeetüren verschlossen. Dann direkt im Anschluss geht es auch weiter mit unserem Empfang für alle, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind, in unserem Gebetsraum zusammen mit unseren Pastoren. Dann am Dienstag, der 30.07., vielleicht habt ihr schon festgestellt, es ist der 5. Dienstag in diesem Monat, dementsprechend keine Veranstaltung. Und am 1.08. haben wir Glory Life Schulferien. Das bedeutet keine Veranstaltung und der nächste reguläre Tag oder Schulabend findet am 15.08. statt und zwar wirklich sofort mit was ganz Besonderem. Adam Thompson ist da und deswegen schon mal gleich im Kalender fett einkreisen, auch gerne weiter sagen, dass der Adam da ist am 15.08. Heute in einer Woche, der 4.08. um 10 Uhr, geht es auch hier schon wieder los und zwar mit unserem Herrlichkeitsgottesdienst. Wir haben Abendmahl und anschließend im Heilungsdienst, natürlich Kindergottesdienst für Kids zwischen 0 und 16 Jahren. Ladet wirklich jeden ein, Nachbar, Verwandte, Freunde, Bekannte, Kollegen, jeder ist herzlich willkommen. Und am 4.08. gibt es auch noch gemeinsames Mittagessen in Form von Fingerfood-Buffet, damit wir auch was essen können. Brauchen wir auch Essen. Dementsprechend wäre es total lieb von euch, wenn ihr einen Beitrag dazu leisten könntet und etwas im Finger vom Buffet, herzhaft oder süß, wie auch immer, wie der Herr euch führt und leitet. Alles ist herzlich willkommen. Einfach mitbringen, das wäre total toll. Vielen Dank schon mal jetzt im Voraus. Dann suchen wir, sprich eine ältere Dame sucht eine Mitfahrgelegenheit. Sie kommt aus Kaltental bei Vaihingen, würde gerne unseren Sonntagsgottesdienst natürlich live hier besuchen. Gibt es hier eventuell jemand im Raum, der aus der Gegend kommt oder durch diesen Ort oder irgendwie in der Nähe vorbei fährt? falls nicht oder vielleicht auch live heute dabei zuschaut, einfach bitte bei der Astrid dann einfach melden. Ebenfalls unser Vollweise Odongo aus Glory Life Gemeinde in Magotis sucht einen neuen Paten oder Patin. Der monatliche Beitrag beträgt hier 22,50 Euro. Wenn du sagst, hey, that's me, ich mach das, ich möchte es gerne machen oder ich brauche weitere Infos, da einfach auch auf die Astrid einfach zugehen. Die kann diese zur Verfügung stellen. Save the date. Nicht für eine Hochzeit, sondern die nächste Esoterikmesse, die findet statt. Und zwar am 28. und 29. September in der Liederhalle in Stuttgart. Wenn du sagst, hey, ich möchte da mal dabei sein, schauen, was das Ganze eigentlich ist und was wir eigentlich da auch machen, dann melde dich doch bitte gern bei der Astrid und Sabrina, wenn du gerade das erste Mal mit dabei sein möchtest. Das war es auch schon tatsächlich von den Ansagen. Wichtige Termine findet ihr im Aufbruch. Der liegt am Welcome-Tisch und Infostand da aus für den Monat Juli und August. Ich danke euch. Halleluja. Okay, jetzt segnen wir nur die Sammlung. Streckt eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der hineingesät hat in den Strom heute Morgen. Herr, danke, dass aus diesem Strom Multiplikation hervorkommt, Herr. Danke, Vater, dass in diesem Strom Frucht hervorkommt, Herr. Danke, dass dieser Strom wirklich die Menschen erreicht und die Menschen verändert, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du es selber wiederum demjenigen, der gesät hat, wiedergibst, Herr. So wie du dem Jungen 12 Körbe voll wiedergegeben hast, der seine 5 Brote und 2 Fische gesät hat, Herr, so danke ich dir, Herr, dass es vielfach, vielfach, vielfach zurückfließt zu jedem Einzelnen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Okay, die Kleidungsstücke. Danke, Jesus. Streckt auch da eure Hände aus, ja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, dass heute Morgen wirklich diese Tücher und Kleidungsstücke wirklich in deinem Strom eingeweicht werden. Und wo immer diese Tücher und Kleidungsstücke hinkommen, Herr, kommt dein Strom hin, Herr. Wir preisen dich, Herr. Dein Strom der Transformation, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Die Kranken werden gesund, Gebundene werden befreit und Tote werden auferweckt, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, ich hatte gerade den Eindruck, ich glaube, wir sollen den Empfang für die Neuen verschieben auf nächste Woche. weil ich weiß nicht, ob das was wird heute. Sorry. Also wir machen den Empfang für Neue mit Irina und mir nächste Woche im Gebetsraum. Genau, okay. Halleluja. Gut, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt darf das Lobpreisteam beginnen, einfach irgendein Lied zu spielen im Hintergrund. Und ihr dürft aufstehen und ich möchte einfach beten. Und dann machen wir Folgendes. Könnt ihr das Pult wegnehmen? Und ich werde da hochgehen. Und dann dürft ihr einfach, jeder, der sagt, okay, ich will wirklich aus diesem Strom heraus. Ich will aus diesem Strom heraus heute Morgen mich berühren lassen von der Liebe des Vaters. Ich möchte trinken von diesem Strom. Ja, und Achtung, du trinkst von diesem Strom und es wird in dir zu einer Quelle. Also nur als kleine Vorwarnung, okay? Aber wenn du hier bist und du sagst, jawohl, ich möchte heute Morgen von diesem Strom trinken, wir wollen zusammen von diesem Strom trinken, dann darfst du hier nach vorne kommen vor die Bühne und ich werde mich einfach führen lassen vom Heiligen Geist. Also wir bilden jetzt keine Reihen oder irgendwas, sondern ihr dürft einfach nach vorne kommen und wir lassen einfach den Heiligen Geist fließen, so wie er fließen will. Ja, ihr dürft nach vorne kommen, ihr dürft schon, während ich rede, dürft ihr nach vorne kommen. Ist okay. Lasst euch nicht rausbringen, ich werde mich wirklich vom Strom leiten lassen. Das heißt, es kann sein, ich bete hier für 2 Leute und dann gehe ich darüber und bete dort für 3 Leute und dann bete ich in der Mitte für jemanden. Es kann sein, lass dich gar nicht rausbringen, sondern richte dich einfach auf Jesus aus, richte dich auf den Strom aus, empfang von ihm, du wirst empfangen. Ich werde so lange hier sein, bis jeder, der das möchte, empfangen hat. Bis jedem gedient ist. Ja? Ich lege dir auch 2-mal die Hand auf, wenn du es brauchst. Ist auch kein Problem. Christian hat es 2-mal gebraucht am Donnerstag. Halleluja. Auch 3-mal. Jetzt will ich nicht zu viel versprechen. Sonst also es geht da nicht um die Handauflegung, sondern es geht darum, dass du reinspringst in den Strom, dass du vom Strom Gottes empfängst. Und deswegen einfach richtig total aus auf ihn. Wir wollen ihn loben und preisen. Das Lobpreisteam ist nicht nur der Hintergrund, sondern wir wollen ihn alle loben und preisen jetzt. Wir wollen uns alle ausrichten. Wir kommen in den Thronsaal. Und vom Thron geht der Strom aus. Also wir kommen vor ihn. Schau nicht auf mich. Wie gesagt, ich schaue einfach auf den Heiligen Geist und lass mich einfach leiten, wo ich rumgehen soll und wo ich jemand die Hand auflegen soll. Und da diene ich der Person. Ich würde darum bitten, dass ich vielleicht zwei Ordner habe, die sich immer so mit mir bewegen, weil ich werde mich vielleicht zwischendurch relativ schnell bewegen und deswegen einfach immer zwei Ordner, die einfach auch bereit sind, da zu stehen, wo ich bin. Aber auch, ich möchte auch sagen, hab keine Angst, dich zu verletzen oder irgendwas, weißt du, wir haben auch Sachen erlebt, dass Leute wirklich alle übereinander gefallen sind und es ist auch okay. Verstehst du, wenn der Heilige Geist es macht? Und selbst, weißt du, ich sag sogar so, weißt du, ich habe lieber zwei blaue Flecken und bin von Gott verändert, als ich habe nicht empfangen. Amen. Halleluja. Ehrlich, ja, weißt du? Also manchmal sagen Leute, ja, wenn Gott dich berührt, dann kriegst du keinen blauen Flecken. Na, das steht jetzt auch so nicht in der Bibel. Ja, Jakob war an der Hüfte verletzt, nachdem er berührt war. Ja, also, okay. Aber er war trotzdem dankbar. Also das wollte ich jetzt nicht, damit nicht aussprechen. Aber. Nein, ich will dir einfach die Angst nehmen. Weißt du, ich will dir einfach die Angst nehmen. Ich habe keine Angst. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt der Heilige Geist. Und wir hatten noch nie jemand, der sich irgendwas getan hat, was ihn bleibend irgendwie verletzt hätte oder so. Das hatten wir noch nie. Also hab keine Angst, verstehst du? Hab keine Angst, sondern wir springen in den Strom rein und wir beginnen einfach, ihn zu loben und zu preisen und der Heilige Geist wird sich bewegen, fühl dich einfach ganz frei. Nur um das eine bitte ich, dass die zwei Ordner wirklich sich schnell mit mir bewegen und wirklich da sind, wo ich bin und ihr einfach den Ordner da auch Durchmarsch lasst. Aber der Heilige Geist ist hier und er ist in Kontrolle und er dient jedem Einzelnen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du den Strom geöffnet hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier den Strom freisetzt, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich berührst von der Liebe des Vaters direkt vom Thron, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen in den Strom hineinnimmst heute Morgen, Herr. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Beginnt ihn zu loben und zu preisen. Schaut auf den Herrn. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, vom Strom, vom Strom, vom Strom, vom Strom. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, von deinem Thron. Oh, touch. Touch. Halleluja. Halleluja. Oh, touch. Mit dir. Jesu Namen. Vom Thron. Weich sie ein. Weich sie ein. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh. Wenn ich sage Jesus, dann spreche ich den Namen aus, der Weg zum Vater ist. Er nimmt dich zum Vater. Oh, Jesus. Zum Vater. Oh, zum Vater. Zum Vater. Oh, zum Vater. Oh, zum Vater. Oh, zum Vater. Oh, zum Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Touch her. Oh, Vater. Decke der Liebe über sie. Sturzbäche lebendige Wassers ergießen sich aus mir. Sturzbäche lebendigen Wassers ergießen sich aus mir. Sturzbäche lebendigen Wassers ergießen sich aus Oh, gib dem Heiligen Geist Zeit, dich zu berühren. Oh, Jesus. Sturzbäche, lebendigen Wassers ergießen sich aus mir. Sturzbäche, lebendigen Wassers ergießen sich aus mir. Weich sie ein, Herr. Wunderbarer Vater. Oh, balabala, bashia, la, la, la. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Halleluja. Da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, da ist das Leben. Oh, Transformation. Ich trink von dir. für den Sohn, oh, vom Thron, für den Sohn, oh, Vater. Halleluja, Halleluja, oh, der Strom fließt, er geht tief. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für den Strom von den Thron. Oh, den Strom von den Thron. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir springen hinein. Oh, spring hinein in den Sturm. Spring hinein in den Sturm. Spring hinein in den Sturm. Spring hinein. Spring hinein in den Strom. Oh, spring hinein in den Strom. Oh. Sie laben sich am Fett. Sie laben sich am Fett. Sie trinken den frischen Strom. Er tränkt sie mit frischem Wasser. Halleluja. Halleluja. Fill me up, Lord. Fill me up, Lord. Yeah. Reformation. Es geht nicht um das Umfall. Verstehst du? Es geht nicht darum, ob du umfällst oder nicht umfällst. Weißt du, es geht darum, dass Gott uns verändert. Weißt du, und wenn du sagst, ja, ich bin schon so oft umgefallen und da hat sich auch nichts verändert. Weißt du, es gibt solche und solche Berührungen. Aber ich habe es am Donnerstag schon gesehen, weißt du, egal ob jetzt jemand umgefallen ist oder nicht umgefallen ist, aber die Tiefe der Veränderung, das ist das, was mich beeindruckt hat. Das ist das, was mich berührt hat. Das ist das, woran ich gesehen habe. Gott tut etwas Neues. Gott tut etwas Neues in unserer Mitte, weil das ist eine Tiefe der Veränderung. Weißt du, und du, wenn du fällst und irgendwann wieder aufstehst, also manche werden vielleicht gar nicht so schnell wieder aufstehen. Vielleicht hast du bisher erlebt, dass du umgefallen bist und dann bist du 2 Minuten gelegen und wieder aufgestanden und heute vielleicht liegst du 2 Stunden, wer weiß. Au! Ho! Wer weiß? Wer weiß? Aber in jedem Fall, egal wie lange du liegst oder ob du liegst oder nicht liegst oder ob du fällst oder nicht fällst, du wirst verändert sein. Glaube das. Glaube das. Halleluja. Gib dich mit nicht weniger zufrieden. Halleluja. Er verändert dich. Er verändert dich. Da ist dieser Strom. Und weißt du, weißt du, es kann sein, bei manchen ist es vielleicht so, du bist so ausgetrocknet irgendwie in deinem inneren Menschen, dass du einfach mehrfach die Handauflegung brauchst. Halleluja. Vielleicht brauchst du nächsten Sonntag gleich wieder eine Handauflegung. Halleluja, dann ist auch gut. Also beten wir nächsten Sonntag wieder. Halleluja, kein Problem. Also so lang, bis wir alle transformiert sind. Oh, Jesus. Alle transformiert. Oh, alle transformiert. Ai. Durch die Kraft Gottes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Transformiert durch die Kraft Gottes. Oh, nimm sie weg mit dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Manche werden vielleicht Visionen haben. Gott zeigt dir Dinge. Lass es einfach zu. Gib ihm Zeit. Gib ihm Zeit. Fürchte dich nicht vor meinem Strom. Fürchte dich nicht vor meinem Strom. Mein Danke, Strom Vater. Ist ein Strom der Liebe. Danke, Vater, es wird immer stärker. Halleluja. Oh, es wird mein immer Strom stärker. Strom ist ein Strom der Herrlichkeit, oh, der ja. dir nur gut tut. Oh, immer stärker. Je mehr reinspringen, das ist das Geniale, je mehr reinspringen, umso stärker wird der Strom. Überall hier im Raum kann es spüren, wie er stärker wird. Stärker und stärker und stärker. Und Gott dient dir. Geh nicht einfach schnell drüber weg. Sag nicht einfach, okay, ich bin umgefallen, stehe ich wieder auf, das war's. Sondern lass ihn dich berühren. Bleib drin in dieser Begegnung mit ihm. Bleib drin in dieser Begegnung. Oh, Tatschala. Tatschala. Oh, das ist eine Begegnung mit seiner Tochter. Oh, das ist eine Begegnung mit seiner Tochter. Halleluja. Oh, da ist eine Begegnung mit seinem Sohn. Oh, oh, da ist eine Begegnung mit seinem Sohn. Oh, da ist eine Begegnung mit seinem Sohn. Halleluja. Oh, transform, transform through the power of the love of the Father. Transformed in the name of Jesus. Jesus, transform. vielleicht in den Himmel sehen. Frische Offenbarung. Oh, er redet zu dir. Lass dich einfach da reinfallen in das, was er tut. Oh, Jesus. Touch him, touch him. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, oh, wir trinken von deine dir. Vaterliebe. Deine Vaterliebe. Wir trinken von dir. Touch your Lord. Touch your Lord. Oh, touch your Lord. Oh, touch your Lord. Touch your Lord. Touch your mit in deiner Liebe, Vater. Oh, nimm sie mit in deiner Liebe, Vater. Oh. Tu dein Werk, oh, tu dein Werk, Vater. Ja, Vater. Ja, Vater. Der Strom, er fließt. Ah, der Strom, er fließt. Der Strom, er fließt. Der Strom, er fließt. Der Strom, er fließt. Ja, Vater. Macht alles neu. Ja, Vater. Oh, touch Herr. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, ja, Vater. Ja, Vater. Ja, Vater. Ja, Vater. Ja, Vater. Oh, ja. Ja, Vater. Gib dem Strom einfach die Zeit, dich zu berühren. Oh. Weißt du, wenn ich mal an dir vorbeigehe und dir nicht die Hand auflege, dann heißt es nicht, dass ich irgendwas gegen dich habe oder dass ich dir nicht die Hand auflegen will, sondern ich folge einfach dem Strom und ich werde zu dir kommen mit Sicherheit. Schau einfach auf Jesus und spring in den Strom. Strom. Oh, da ist der Strom. Oh, da ist der Strom. Oh, da ist der Strom. Oh, da ist der Strom. Ich möchte dich einfach mal ganz kurz fragen. Was zeigt dir der Vater? Ich glaube, dass es was ist, was auch für alle anderen wichtig ist. Ich habe gesehen, wie Kopf nass waren. Also das, was hast du? Dein Kopf? So Kopf. Kopf. Alle, die Köpfe, alle waren nass. Köpfe, alle waren überall nass. Überall ist nass. Ja. Yeah. Und wir, einfach uns alle so umarmt hat. Wow. Uns alle, jeden Einzelnen, ja, umarmt hat. Wow. Wow, danke, Vater. Und dann, ihr Gesicht einfach so, sie einfach Wasser, überall. Ja. Yeah. Wow. Überall, so wow, viel Liebe und oh, so viel. Wow. Wie er einfach uns so viel Gnade auch wünscht. He just loves us so much. Amen. He loves us beyond explanation. Amen. There is unconditional love. Bedingungslos, ja. Bedingungslos. Bedingungslose Liebe. There's no fences or anything. He's just, alle he just loves fallen us for nothing. Er liebt uns einfach. Er liebt uns einfach. Oh ja, touch, touch her, Lord Jesus. Touch her, Lord Jesus. Touch her, Lord Jesus. Touch her, Lord Jesus. Touch her, Lord Jesus. Touch her, Lord Jesus. Touch her, Lord Jesus. Halleluja. Hast du bemerkt, was Mercy gesagt hat? Sie hat gesehen, wie Zäune überflutet werden. Zäune fallen. Halleluja. Zäune in unseren Seelen, Zäune in unseren Herzen fallen einfach. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater. Oh. Wow. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Touch. Oh, füll sie, füll sie, füll sie. Oh, ganz locker. Oh, Jesus. Huhu. Jesus. Jesus. Nimm sie weg. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Your passion, your burning desire. Sweep the hearts now. Vater. Gott dich berührt. Also wenn die Kraft dich berührt, ohne dass ich dir überhaupt die Hand aufgelegt habe, ist auch okay. Mehr, Herr. Mehr. Es ist nichts Magisches in meiner Hand. Es ist einfach der Strom, der fließt. Es ist einfach der Strom, der fließt. Oh, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr. Oh, Vater, Vater, Vater. Vater, Vater. Eine persönliche Begegnung mit deiner Tochter, Herr. Daddy-Zeit. Papa-Zeit. Oh. Papa-Zeit. Oh, Jesus. Vater liebt uns so. Oh, der Vater liebt uns so. Papa-Zeit. Der Vater liebt uns so. Er liebt dich so. sehr. So sehr. So sehr. Er liebt dich. So sehr. Er liebt dich. Oh. Er liebt dich. Er liebt dich so. So sehr. So sehr. Es ist wirklich, wie Mercy gesagt hat, dass seine Liebe überall hier fließt, überall. Fließt überall, fließt überall, fließt überall. Oh, touch him, Lord. Lass dich füllen. Touch him, Lord. Oh, lass dich füllen. Vaterzeit. Lass dich füllen. Vaterzeit. Seine Liebe. Vater. Er will gar nichts von dir. Er will dich einfach nur lieben. Er will dich einfach nur lieben. Und er sagt einfach nur, lass dich lieben. Lass dich lieben. Lass dich lieben. Oh, lass dich lieben. Oh, Vater. Vater. Vater. Vater. Deine Liebe jeden Schmerz wegwischt, jedes Trauma. Danke, dass du da mit drin bist, Herr Vater. Danke, dass deine Liebe mit drin ist, Vater. Danke, Vater, dass deine Liebe da mit drin ist. Herz berührst gerade jetzt. Dass du dieses Herz hast. Der Strom meiner Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In deinem Herz. Tiefer. Oh, Jesus. Halleluja. Mehr. Oh. Kannst du uns mal kurz erzählen, was du gesehen hast, was du erlebt hast? Das kam bei dir hoch. Und dann, was hast du dann gespürt? Gottes Liebe. Du hast gemerkt, wie er die Schmerzen und das Ungeliebtgefühl weggenommen hat. Seine Liebe. Danke, Vater. Füll ihren Tank auf, Herr, füll ihren Tank auf, noch mehr, Herr, füll ihren Tank auf. Oh, danke, Vater. Vater, Tochterzeit. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, ja. Ich glaube, wir müssen den Ordner auswechseln. Danke, Vater. Oh, Tatsche. Halleluja. Ich brauche einen zweiten, neuen Ordner. Ah, du bist auch da. Okay, gut. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mehr, Herr. Mehr von dir. Oh, nimm ihn tiefer hinein in deine Liebe. Oh, tiefer hinein. Oh, tiefer hinein. Tiefer hinein in deine Liebe. Tiefer hinein. Oh, tiefer hinein. Halleluja. Ich habe so den Eindruck, dass wenn du Leute in deinem Umfeld kennst, die trocken sind, die einfach dringend mehr von Gott brauchen, dann bring sie nächsten Sonntag mit. Der Strom fließt weiter. Das ist nicht nur eine einmalige Sache. Ich habe gesagt, es ist ein Strom. Gerade hat mir der Heilige Geist gesagt, du wirst auch nächsten Sonntag noch für Leute beten. Und ihnen dienen. Weil der Strom fließt weiter. Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die trocken sind, die einfach dringende Berührung von Gott brauchen, warum auch immer, dann bring sie mit. Sie werden den Strom, sie werden die Liebe, sie werden den Vater erleben. Mehr. Oh, mehr. Mm. mal das Mikro. Oh, könnte es jemand da zur Seite legen, einfach auf die Bühne. Halleluja. Mehr. Oh, das ist eine Welle. Oh, das ist wie eine Welle, die hier durchgeht. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, oh, danke, Vater, danke, Vater, da ist die Welle, da ist die, Jesus, oh, touch me. Oh, Vater, Tochter, Zeit. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mehr, Vater, mehr. Eine Überflutung. Lass dich überfluten. Lass dich überfluten. Deiner Liebe, Vater. Ich bin viel besser, als du denkst. Ich bin viel besser, als du denkst. Ich bin viel besser, als du denkst. Liebe. Ich bin viel besser, als du denkst. Ich bin viel besser, als bin viel besser, als du denkst. Lass dich überfluten. Lass dich überfluten. Danke, Vater. Von meinem Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, ja. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Jesus. Oh, danke, Vater. Berühren, Herr, mit deiner Liebe, Vater. Oh, berühren, Herr, mit deiner Liebe. Oh, Jesus. Touch. Oh, leben mit dir. Leben mit dir. Leben mit dir, Vater. Leben mit dir, Vater. Wunderbare Zeit mit dir, Herr. Oh, eine wunderbare Zeit mit dir. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wem habe ich hier noch nicht die Hände aufgelegt? Oh. Danke, Vater. Für deine Liebe, Herr. Die jetzt ausgegossen ist, Herr. In sein Herz. In Jesu Namen. Danke, Vater. Ausgegossen, Herr. Ausgegossen, Herr. In dein Herz. Oh. Ausgegossen. In dein Herz. keine Eile, lass dich ihn berühren. Keine Eile. Es ist keine Hektik in der Gegenwart Gottes. Oh, touch him, Lord. Oh, touch him, Lord. Touch a Lord, oh, touch a Lord, touch a Lord. Oh. Da ist Intimität mit ihm. Wer im versteckten Ort des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Er nimmt dich an seinen versteckten Ort. Halleluja. Puh. Halleluja. Oh, Halleluja. Er nimmt dich an den versteckten Ort. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Komm her. Steh auf. Halleluja. Vater, danke, dass du ihn berührst jetzt, Herr, mit deiner Liebe. Ganz tief. Sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. An der Stelle hat er gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Empfang einfach sein Reich wie ein Kind. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Berührung, Herr. Danke für deine Berührung, Herr. Danke für deine Berührung, Herr. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, jeder ist frei. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja. Ja. Kannst du noch stehen? Ja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, touch. Touch. Touch. Touch. Oh. Papa, Sohn, seid Herr. Papa, Sohn, seid Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Ich habe den Eindruck, dass jemand etwas hat, was er uns allen mitteilen sollte, was du gerade empfangen hast, was du gesehen hast. Vision, ein Wort. Wenn du das spürst, da ist etwas in dir, was für alle ist, dann gib es einfach weiter. Was hast du gespürt? Also ich habe gerade gespürt, dass wir so nah beim Vater sind, dass er uns küsst. Sein Danke. Mund ist auf unserem Mund. Amen. Und dich zuerst. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ja, mehr. Mehr. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr. Oh. Während du empfängst, nicht gleichzeitig beten, sonst ist es schwer zu empfangen. Nicht gleichzeitig beten. Es wird für dich gebetet. Oh, ja, da ist es. Da ist es. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr, Herr. Mehr. Mehr, Herr. Mehr. Für wen habe ich noch nicht gebetet? Wer hat noch kein Gebet empfangen? Hier? Hm. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Im Zentrum. Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Lord, mehr, Herr, mehr, mehr, Heiliger Geist. Oh, da ist der Strom, da ist der Strom, da ist der Strom, da ist der Strom, da ist der Strom, da ist der Strom. Oh, oh, verwandel ihn, Herr, im Strom, Herr, wasch ihn, verwandel ihn in deinem Strom. Küsst seine Tochter. Halleluja. Oh, oh, ein Kuss der Liebe. Oh, keine Angst, alles gut. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Für wen habe ich noch nicht gebetet? Jesus. Oh, Jesus. Frische Offenbarung, Herr. Offenbarung vom Thron. Offenbarung vom Sohn. Offenbarung vom Vater. Danke, Vater. Oh. Wow. Wow. Oh, ich spüre, wie neuer Strom sich freisetzt. Wow. Jesus. Touch. Wow. Wow. Oh, das ist mal. Sohnzeit. Auch die Frauen sind Söhne. Halleluja. Halleluja. Für wen habe ich noch nicht gebetet, beziehungsweise wer möchte noch gebeten? Für wen habe ich noch nicht gebetet, aber er hat Angst vorm Gebet? Halleluja. Nein, du hast keine Angst, ich weiß. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh. Vater. Vater, Tochterzeit. Manchmal haben Leute Angst vor der Handauflegung, du nicht, aber manchmal haben Leute Angst vor der Handauflegung, weil sie sehen, dass Leute irgendwie wie so zucken oder sie denken, oh, die haben vielleicht Schmerzen, weil sie so gucken oder so. Aber weißt du, die haben keine Schmerzen. Oder Marion, du hast keine Schmerzen, ne? Ja. Nein. Halleluja. Es tut nicht weh, weißt du, das will ich dir damit sagen. Halleluja. Super, Halleluja. Ich glaube, dass viele, viele Visionen jetzt hatten. Halleluja. Hey. Ja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh ja, Gott sagt, ich werde die Kinder in einer ganz neuen Weise und Dimension berühren. Halleluja. Danke. Danke. Danke. Halleluja. Oh. Oh, nach dem Papa. Alles, was wir wirklich brauchen, ist Papa-Zeit. Alles, was wir wirklich brauchen, ist Papa-Zeit. Halleluja. Zwei Prinzessinnen. Wow. Wow. Danke, Vater. Eine wunderbare Prinzessin Gottes. Danke, Vater. Danke, Vater. Gib ihr mehr von dir. Manche Kinder werden Visionen haben. Deiner Liebe. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du hast doch ein neues Vaterlied. Könnt ihr das singen? Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh. Des Vaters. Das ist zu Hause, da willst du gar nicht mehr weg. Schau mal, ich bete schon seit über 1,5 Stunden und sind immer noch so viele Leute da. Ja, weil da willst du nicht weg. Oh. Kein Mangel mehr. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, das ist für einige hier, was du hattest. So. sagt. Ich habe gehört, wie der Vater sagt, du bist jetzt mein Strom und ich bringe dich. Und ich habe tatsächlich gesehen, wie er an der Hand genommen hat und dahin gebracht hat, wo die Menschen ganz dürstig sind und Amen. Sie trinken aus dir. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Ja, geh dahin, wo die Durstigen sind und diene ihnen. Aber bring sie auch in diesen Strom, weil ich glaube, dass hier etwas sich freigesetzt hat heute Morgen. Und wenn du irgendwelche Durstigen in deinem Umfeld hast, dann bring sie nächsten Sonntag. Wir haben ja leider diese Woche keine Veranstaltung, sonst ist es eigentlich schade. Wir müssen eigentlich gleich weitermachen. Aber bring sie nächsten Sonntag einfach mit und der Strom fließt weiter. Und sie werden gefüllt. Sie werden gefüllt. Also es ist nicht ein Ritual irgendwie der Handauflegung, sondern Gott öffnet einen Strom und er initiiert eine völlig neue Begegnung mit dem Vater. Halleluja. Halleluja. Hallo. Wie viele von euch hatten eine völlig neue Begegnung mit dem Vater jetzt gerade in diesen letzten 1,5 Stunden? Einfach mal die Hände sehen. Wow. So viele. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Er hat den Weg freigemacht zum Vater. Er hat es freigemacht. Halleluja. Und ich sag dir, vielleicht hat es heute bei dir erst begonnen, aber nächsten Sonntag geht es weiter. Also sei nicht ungeduldig. Manchmal ist es so, weißt du, Gott weicht uns ein und er weicht uns ein und er weicht uns ein. Und manchmal braucht es ein bisschen, bis die Schleusen brechen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen. Und weißt du, vielleicht macht er diesen Sonntag eine Sache in deinem Leben und nächsten Sonntag macht er die nächste Sache in deinem Leben. Und deswegen gib ihm wirklich diese Zeit, weil ich glaube wirklich, wir sind jetzt in einer Zeit, wirklich, es ist eine Zeit der Ausgießung, aber nicht im Sinne von Ausgießung, okay, es gießt sich jetzt aus und in 2 Wochen ist vorbei, sondern es ist ein Strom, der begonnen hat zu fließen. Und der, wie hat Jesus gesagt, er quillt ins ewige Leben. Das heißt, er hört nicht auf zu fließen. Aber entscheidend ist, dass wir immer neue Leute in diesen Strom hineinbringen. Also wenn du vom Strom getrunken hast, dann, das heißt, wer da will, der komme herzu und trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, du sagst wiederum den Leuten, hey, komm und trink von dem Strom. Komm und trink von dem Strom. Sagst du deinen Familienangehörigen, zu deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, wen auch immer, anderen Christen, die trocken sind, die einfach Gott brauchen. Sag zu ihnen, hey, komm und trink vom Strom. Trink vom Strom. Halleluja. Weil es ist ein Strom. Es ist ein Strom. Halleluja.